Abschnitt 7 aus Die drei Musketiere, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 2 von Alexandre Dumas. Übersetzt von August Zöller. Kapitel 7. Das Rendezvous. D'Artagnan lief in aller Eile nach Hause. Und obgleich es morgens 3 Uhr war und er die abscheulichsten Quartiere von Paris zu durchwandern hatte, begegnete ihm doch nichts Schlimmes. Bekanntlich wacht ein Gott über den Trunkenen und den Verliebten. Er fand die Türe zu seinem Gange halb offen, stieg die Treppe hinauf und klopfte auf eine zwischen ihm und seinem Lakaien abgemachte Weise sachte an. Planchet, den er 2 Stunden vorher mit dem Befehle auf ihn zu warten aus dem Stadthause zurückgeschickt hatte, öffnete ihm. »Hat jemand einen Brief für mich gebracht?« fragte D'Artagnan lebhaft. »Niemand hat einen Brief gebracht, gnädiger Herr«, antwortete Planchet. »Aber es ist einer ganz allein gekommen.« »Was willst du damit sagen, Dummkopf?« »Ich will damit sagen, dass ich bei meiner Rückkehr, obgleich ich den Schlüssel eurer Wohnung in der Tasche hatte und dieser nicht aus derselben gekommen war, auf dem grünen Teppich des Tisches in eurem Schlafzimmer einen Brief gefunden habe.« »Und wo ist dieser Brief?« »Ich ließ ihn, wo er war, gnädiger Herr.« »Es geht nicht mit natürlichen Dingen zu, dass Briefe auf diese Weise zu den Leuten kommen. Wäre wenigstens das Fenster offen oder nur halb geöffnet gewesen, so würde ich nicht sagen. Aber nein, alles war hermetisch verschlossen. Seid auf eurer Hut, Herr, denn sicherlich ist hierbei ein Zauberwerk im Spiele.« Während dieser Zeit stürzte der junge Mann in das Zimmer und öffnete den Brief. Er war von Madame Bonacieux und in folgenden Worten abgefasst. »Man hat euch lebhaften Dank abzustatten und zu überbringen. Findet euch diesen Abend gegen 10 Uhr in St. Claude vor dem Pavillon ein, der sich an der Ecke des Hauses von Herrn de Estrées erhebt. E.B.« Als D'Artagnan diesen Brief las, fühlte er, wie sich sein Herz unter jenem süßen Kampfe, der Liebende quält und liebkost, erweiterte und zusammenschnürte. Es war der erste Liebesbrief, den er erhielt, das erste Rendezvous, das ihm bewilligt wurde. Von der Trunkenheit der Freude übervoll, war sein Herz nahe daran, auf der Schwelle des irdischen Paradieses, das man Liebe nennt, zu brechen. »Nun, gnädiger Herr«, sagte Planchet, der seinen Gebieter abwechselnd blass und rot werden sah. »Nicht wahr? Ich hatte richtig erraten, es ist eine abscheuliche Geschichte.« »Du täuschest dich, Planchet«, antwortete D'Artagnan. »Und zum Beweise hast du hier einen Taler, um meine Gesundheit dafür zu trinken.« »Ich danke dem gnädigen Herrn für den Taler, den er mir gibt, und verspreche ihm, seine Anweisungen pünktlich zu befolgen. Darum ist es aber nicht minder wahr, dass Briefe, welche auf diese Weise in die geschlossenen Häuser kommen, vom Himmel fallen, mein Freund, vom Himmel fallen.« »Der gnädige Herr ist also zufrieden?« fragte Planchet. »Mein lieber Planchet, ich bin der glücklichste der Sterblichen.« »Und ich darf das Glück des gnädigen Herrn benutzen, um mich schlafen zu legen?« »Ja, gehe.« »Alle Segnungen des Himmels mögen auf den gnädigen Herrn herabströmen. Darum ist es aber nicht minder wahr, dass dieser Brief...« Und Planchet zog sich, den Kopf schüttelnd und mit einer Miene des Zweifels, zurück, den D'Artagnans Großmut nicht gänzlich zu beseitigen vermocht hatte. Allein in seinem Zimmer las D'Artagnan das Billett wieder und wieder. Dann küsste er wohl 20 Mal diese von seiner schönen Geliebten geschriebenen Zeilen. Endlich legte er sich nieder, entschlummerte und träumte goldene Träume. Um 7 Uhr morgens stand er auf und rief Planchet, der, das Gesicht noch nicht ganz von der Unruhe des vorhergehenden Tages gereinigt, bei dem 2. Rufe die Türe öffnete. »Planchet«, sagte D'Artagnan zu ihm, »ich entferne mich vielleicht für den ganzen Tag. Du bist also bis 7 Uhr abends frei. Aber um 7 Uhr halte dich mit 2 Pferden bereit.« »Ah, gnädiger Herr«, sprach Planchet, »es scheint, wir wollen uns die Haut noch an verschiedenen Stellen durchstechen lassen. Du nimmst deinen Mousqueton und deine Pistolen.« »Schön, sagte ich doch«, rief Planchet. »Dahinter steckt ganz bestimmt der verdammte Brief.« »Sei ruhig, alberner Tropf. Es handelt sich ganz einfach um eine Vergnügungspartie. Ja, wie bei den Lustreisen von neulich, wo es Kugeln regnete und die Wolfsfallen blühten. Wenn du übrigens Furcht hast, Planchet, sprach D'Artagnan, so werde ich allein gehen. Ich will lieber allein reisen, als einen zitternden Gefährten bei mir haben. Der gnädige Herr tut mir Unrecht, sagte Planchet. Es scheint mir doch, er hat mich bei der Arbeit gesehen. Ja, aber ich glaubte, du hättest all deinen Mut auf einmal verbraucht. Der gnädige Herr wird sehen, dass ich vorkommenenfalls noch übrig habe. Doch bitte ich, nicht zu verschwenderisch damit umzugehen, wenn mir noch lange etwas davon bleiben soll. Meinst du, du könntest heute Abend noch eine gewisse Summe ausgeben? Ich hoffe es. Gut, ich zähle auf dich. Zur genannten Stunde werde ich bereit sein. Ich glaubte nur, der gnädige Herr hätte nur ein Pferd im Stalle der Garden. Vielleicht findet sich in diesem Augenblick nur eines daselbst, aber diesen Abend werden vier dort sein. Unsere Reise war, scheint es, eine Remontreise? Ganz richtig, sagte D'Artagnan, schärfte Planchet seinen Auftrag durch eine Gebärde noch einmal ein und entfernte sich. Herr Bonacieux stand an seiner Türe. Es war die Absicht D'Artagnans, vorbeizugehen, ohne mit dem würdigen Krämer zu sprechen, aber dieser grüßte ihn auf eine so süße, so liebreiche Weise, dass sich der Mietsmann nicht nur genötigt sah, den Gruß zurückzugeben, sondern auch ein Gespräch mit ihm anzuknüpfen. Wie sollte man nicht ein wenig Herablassung gegen einen Mann zeigen, dessen Frau einem für denselben Abend Rendezvous vor dem kleinen Pavillon von Herrn d'Estrées in St. Claude gegeben hat? D'Artagnan näherte sich ihm mit der liebenswürdigsten Miene, die er anzunehmen imstande war. Man kam natürlich auf die Einkerkerung des armen Mannes zu sprechen. Herr Bonacieux, der nicht wusste, dass D'Artagnan seine Unterredung mit dem Manne von Mont gehört hatte, erzählte seinem jungen Mietsmann die Verfolgungen dieses Ungeheuers von Lassmann, den er unablässig während seiner Mitteilungen als den Henker des Kardinals bezeichnete, und verbreitete sich mit vielen Worten über die Bastille. Die Riegel, die Pforten, die Luftlöcher, die Gitter und die Folterwerkzeuge. D'Artagnan hörte ihm mit musterhafter Gefälligkeit zu und sagte, als er geendigt hatte, »Und wie ist es mit Madame Bonacieux? Wisst ihr, wer sie entführt hat? Denn ich vergesse nicht, dass ich diesem unangenehmen Umstande die Ehre eurer Bekanntschaft zu danken habe.« »Ah«, rief Herr Bonacieux, »Sie haben sich wohl gehütet, mir dies zu sagen, und meine Frau hat mir bei allen Göttern geschworen, dass sie nichts wüsste. Aber ihr selbst«, fuhr Bonacieux mit äußerst gutmütigem Tone fort, »was ist mit euch in allen diesen Tagen vorgegangen? Ich habe weder euch noch eure Freunde gesehen, und ihr habt wohl nicht auf dem Pflaster von Paris all den Staub gesammelt, den Planchet gestern aus euren Stiefeln klopfte.« »Ihr habt recht, mein lieber Herr Bonacieux. Meine Freunde und ich machten eine kleine Reise.« »Weit von hier?« »Oh mein Gott, nein. Höchstens 40 Meilen. Wir führten Herrn Athos nach den Bädern von Forges, wo meine Freunde zurückgeblieben sind.« »Und ihr seid zurückgekehrt, nicht wahr?« versetzte Herr Bonacieux, indem er seinem Gesichte ein höchst witziges Aussehen zu geben trachtete. »Ein hübscher Junge wie ihr erhält keine langen Urlaube von seiner Geliebten. Und wir wurden ungeduldig zurückerwartet, nicht wahr?« »Meiner Treue«, erwiderte der junge Mann lachend, »ich gestehe euch dies umso eher, mein lieber Herr Bonacieux, als ich sehe, dass man euch nichts verbergen kann. Ja, ich wurde erwartet, und zwar sehr ungeduldig, das mögt ihr glauben.« Eine leichte Wolke zog über die Stirne von Bonacieux, aber so leicht, dass es D'Artagnan nicht gewahr wurde. »Und wir werden für unseren Eifer belohnt?« fuhr der Krämer mit einer beinahe unmerklichen Veränderung seiner Stimme fort, mit einer Veränderung, welche D'Artagnan ebenso wenig bemerkte, als er die augenblickliche Wolke wahrnahm, welche einen Augenblick vorher des Antlitzes würdigen Mannes verdüstert hatte. »Ah, schweigt doch!« sagte D'Artagnan lachend. »Nein«, versetzte Bonacieux, »ich sage euch dies nur, um zu erfahren, ob wir spät nach Hause kommen.« »Warum diese Frage, mein lieber Wirt?« entgegnete D'Artagnan. Habt ihr vielleicht im Sinne, auf mich zu warten? Nein, aber seit meiner Verhaftung und dem Diebstahle, der bei mir begangen wurde, erschrecke ich, so oft ich eine Türe öffnen höre, und zwar besonders bei Nacht. Verdammt, was wollt ihr? Ich bin kein Kriegsmann. Schon gut, erschreckt meinetwegen nicht, wenn ich um 2 Uhr, um 3 Uhr erst zurückkehre. Erschreckt nicht, wenn ich auch gar nicht nach Hause komme. Diesmal wurde Bonacieux so bleich, dass es D'Artagnan nicht entgehen konnte, der ihn auch fragte, was ihm wäre. »Nichts«, antwortete Bonacieux, »nichts. Seit meinen Unglücksfällen bin ich Schwächen unterworfen, die mich plötzlich befallen, und es hat mich soeben ein Schauder überlaufen.« »Gebt nicht darauf Achtung, ihr, die euch nur damit zu beschäftigen habt, glücklich zu sein.« »Dann habe ich Beschäftigung, denn ich bin es.« »Noch nicht, wartet noch.« »Ihr sagtet diesen Abend?« »Wohl, dieser Abend wird kommen, Gott sei Dank. Und ihr erwartet ihn wohl mit ebenso großer Ungeduld als ich? Vielleicht wird Madame Bonacieux das eheliche Gemach besuchen.« »Madame Bonacieux ist diesen Abend nicht frei«, erwiderte der Gatte sehr ernst. »Sie wird durch ihren Dienst im Louvre zurückgehalten.« »Desto schlimmer für euch, mein lieber Wirt, desto schlimmer. Wenn ich glücklich bin, wünsche ich, die ganze Welt wäre es. Aber es scheint, das ist nicht möglich.« Und der junge Mann entfernte sich, laut lachend über den Scherz, von dem er glaubte, er allein vermöchte ihn zu verstehen. »Unterhaltet euch gut«, erwiderte Bonacieux mit einer Gräberstimme. Aber D'Artagnan war bereits zu weit entfernt, um ihn zu hören, und hätte er ihn gehört, so würde er es in seiner Gemütsstimmung gewiss nicht verstanden haben. Er wandte sich nach dem Hotel von Herrn de Treville. Sein Besuch war am Tage vorher, wie man sich erinnern wird, sehr kurz gewesen und hatte wenig Erläuterungen herbeigeführt. Er fand Herrn von Treville in der vollen Freude seines Herzens. Der König und die Königin hatten sich auf dem Balle höchst freundlich gegen ihn benommen. Der Kardinal war allerdings im höchsten Maße verdrießlich gewesen. Er entfernte sich schon um 1 Uhr morgens, Unpässlichkeit vorschützend. Ihre Majestäten kehrten erst um 6 Uhr in den Louvre zurück. »Nun«, sprach Herr von Treville, die Stimme dämpfend und mit dem Blicke alle Winkel des Zimmers durchforschend, um zu sehen, ob sie allein wären. »Nun sprechen wir von euch, mein junger Freund, denn eure glückliche Rückkehr spielt offenbar eine Rolle bei der Freude des Königs, bei dem Triumphe der Königin und bei der Demütigung seiner Eminenz. Ihr müsst auf eurer Hut sein.« »Was habe ich zu befürchten?« antwortete D'Artagnan. »Solange ich mich des Glückes erfreue, bei ihren Majestäten in Gunst zu stehen.« »Glaubt mir, alles. Der Kardinal ist nicht der Mann, eine Mystifikation zu vergessen, solange er noch nicht mit dem Mystifizierenden abgerechnet hat. Und dieser scheint mir ganz das Aussehen eines gewissen jungen Menschen von meiner Bekanntschaft zu haben. Glaubt ihr, der Kardinal sei so gut unterrichtet als ihr und wisse, dass ich in London gewesen bin?« »Teufel, ihr seid in London gewesen und von London habt ihr diesen schönen Diamant mitgebracht, der an eurem Finger glänzt?« »Nehmt euch in Acht, mein lieber D'Artagnan. Es ist nichts Gutes um ein Geschenk von einem Feinde. Gibt es nicht hierüber einen lateinischen Vers?« »Ja, allerdings«, antwortete D'Artagnan, der nie die erste Regel der Elemente hatte in den Kopf bringen können und oft durch seine Unwissenheit seinen Lehrer in Verzweiflung brachte. »Ja, allerdings, es gibt einen hierüber.« »Ganz gewiss«, sprach Herr von Treville, dem es nicht an einem wissenschaftlichen Anstrich fehlte. Und Herr von Benserat zitierte ihn eines Tages. »Geduld. Ah, ich hab es. Timeo Danaos et dona ferentes. Das bedeutet, misstrauet dem Feinde, wenn er euch Geschenke gibt.« »Dieser Diamant kommt nicht von einem Feinde, gnädiger Herr«, entgegnete D'Artagnan. »Er kommt von der Königin.« »Von der Königin? Oh! Oh«, sprach Herr von Treville, »das ist ein wahrhaft königlicher Juwel, der 1000 Pistolen wie einen Heller wert ist.« »Durch wen hat euch die Königin dieses Geschenk zustellen lassen?« »Sie hat es mir selbst übergeben.« »Wo?« »In dem Kabinett, welches an das Zimmer stößt, wo sie ihre Toilette wechselte.« Wie? Indem sie mir die Hand zum Kusse reichte. Ihr habt die Hand der Königin geküsst? Rief Herr von Treville D'Artagnan anschauend. Ihre Majestät hat mir die Ehre erzeigt, mir diese Gnade zu bewilligen. Und dies in Gegenwart von Zeugen. Unkluge, dreifach unkluge Frau. »Nein, gnädiger Herr, seid unbesorgt. Niemand hat es gesehen«, erwiderte D'Artagnan und erzählte Herrn von Treville den Hergang der Sache. »Oh, die Weiber, die Weiber«, rief der alte Soldat, »ich erkenne sie an ihrer romanhaften Einbildungskraft. Alles entzückt sie, was geheimnisvoll klingt. Also habt ihr nur den Arm gesehen und nicht weiter? Ihr würdet der Königin begegnen und sie nicht wiedererkennen?« Sie würde euch begegnen und nicht wissen, wer ihr seid? Nein, aber durch diesen Diamanten? Versetzte der junge Mann. Hört, sprach Herr von Treville, soll ich euch einen Rat geben? Einen guten Rat? Einen Freundesrat? Ihr werdet mir eine Ehre erweisen, gnädiger Herr, sprach D'Artagnan. Wohl, so geht zu dem ersten besten Goldschmied und verkauft diesen Diamant. Um das, was er euch dafür gibt, so jüdisch es auch sein mag, so werdet ihr doch immerhin 800 Pistolen dafür bekommen. Pistolen haben keinen Namen, junger Mann, aber dieser Ring hat einen furchtbaren, der den Träger desselben verraten kann. Diesen Ring verkaufen? Einen Ring, den ich von meiner Fürstin erhalten habe? Nie, sagte D'Artagnan. Dann dreht den Stein nach innen, armer Narr. Denn man weiß, dass ein Junker aus Gascogne keine solche Juwele in dem Schmuckkästchen seiner Mutter findet. »Ihr glaubt also, dass ich etwas zu befürchten habe?« fragte D'Artagnan. »Das heißt, junger Mann, dass derjenige, welcher auf einer Mine einschläft, deren Lunte angezündet ist, sich im Vergleiche mit euch als in der Sicherheit betrachten darf.« »Teufel«, sprach D'Artagnan, den der bestimmte Ton des Herrn von Treville zu beunruhigen anfing. »Teufel! Und was soll ich tun?« »Stets und vor allem auf eurer Hut sein. Der Kardinal hat ein beharrliches Gedächtnis und eine lange Hand. Glaubet mir, er wird euch einen schlimmen Streich spielen.« »Aber welchen?« »Weiß ich es. Hat er nicht alle Ränke des Teufels in seinem Dienste? Das Geringste, was euch widerfahren kann, ist, dass man euch verhaftet.« »Wie? Man sollte es wagen, einen Mann im Dienste seiner Majestät zu verhaften?« »Bei Gott, man hat sich bei Athos viel darum bekümmert. Glaubt jedenfalls, junger Thor, einem Manne, der seit 30 Jahren bei Hofe lebt, entschlummert nicht in eurer Sicherheit. Oder ihr seid verloren. Seht vielmehr im Gegenteil überall Feinde, das sage ich euch. Sucht man einen Streit mit euch, weicht aus, und wäre es ein Kind von 10 Jahren, das mit euch anbinden würde, greift man euch bei Tag oder bei Nacht an, nehmt fechtend euren Rückzug und schämt euch dessen nicht. Geht ihr über eine Brücke, so betastet die Bretter aus Furcht, es könnte etwas unter euren Füßen weichen. Kommt ihr an einem Orte vorüber, wo man ein Haus baut, schaut in die Höhe, es könnte euch ein Stein auf den Kopf fallen. Kehrt ihr spät in der Nacht heim, so lasst euch von eurem Bedienten begleiten, und dieser sei bewaffnet, wenn ihr euch überhaupt auf euren Bedienten verlassen könnt. Misstraut aller Welt, euren Freunden, eurem Bruder, eurer Geliebten besonders. D'Artagnan errötete. Meiner Geliebten, wiederholte er mechanisch. Und warum ihr mehr als einer anderen? Die Geliebte ist das Lieblingsmittel des Kardinals. Es gibt kein wirksameres. Eine Frau verkauft euch um 10 Goldstücke. Dies beweist Dalila. Ihr kennt die Heilige Schrift, hä? D'Artagnan dachte an das Rendezvous, das ihm Madame Bonacieux für diesen Abend gegeben hatte. Aber unserem Helden zum Lob sei es gesagt, die schlechte Meinung, welche Herr von Treville im Allgemeinen von den Frauen hatte, flößte ihm nicht den geringsten Verdacht gegen seine junge Wirtin ein. Doch bei dieser Gelegenheit, versetzte Herr von Treville, was ist aus euren 3 Gefährten geworden? Ich war im Begriffe, euch zu fragen, ob ihr keine Kunde von ihnen erhalten hättet. Keine, mein Herr. Nun, ich habe sie auf meiner Reise zurückgelassen. Porthos in Chantilly, mit einem Duell auf den Armen, Aramis in Grevedeur mit einer Kugel in der Schulter, Athos in Amiens mit einer Falschmünzeanklage auf dem Leibe. »Seht ihr«, rief Herr von Treville, »und wie seid ihr entkommen?« »Ich muss gestehen, durch ein Wunder, gnädiger Herr, mit einem Degenstich in die Brust, und indem ich den Grafen von Vardet in die Gosse der Straße von Calais wie ein Schmetterling an die Tapete spießte.« »Da seht ihr abermals von Vardet, einen Mann des Kardinals, einen Vetter von Rochefort. Hört, mein Freund, es kommt mir ein Gedanke.« »Sprecht, gnädiger Herr.« »An eurer Stelle würde ich etwas tun.« »Was?« »Während ich seine Eminenz suchen ließe, würde ich ganz in aller Stille den Weg nach der Picardie einschlagen und mich nach meinen drei Gefährten erkundigen. Den Teufel, sie verdienen wohl diese kleine Aufmerksamkeit von euch.« »Der Rat ist gut, und ich werde morgen reisen.« »Morgen? Und warum nicht diesen Abend?« »Diesen Abend hält mich eine unerlässliche Angelegenheit in Paris zurück.« »Ah, junger Mann, junger Mann! Irgendein Liebschäftchen! Nehmt euch in Acht, ich muss euch wiederholen. Das Weib hat uns insgesamt in das Verderben gestürzt und wird uns verderben, solange wir bestehen. Glaubt mir, reist noch diesen Abend.« »Unmöglich, gnädiger Herr.« »Ihr habt euer Wort gegeben?« »Ja, gnädiger Herr.« »Das ist ein ander Ding. Aber versprecht mir, morgen zu reisen, wenn ihr in dieser Nacht nicht getötet werdet.« »Ich verspreche es euch.« »Braucht ihr Geld?« »Ich habe noch 50 Pistolen. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht.« »Aber eure Gefährten?« »Ich denke nicht, dass es ihnen daran fehlt. Wir sind jeder mit 75 Pistolen in der Tasche von Paris abgereist. Werde ich euch noch vor eurem Abgange sehen?« »Es ist nicht wahrscheinlich, gnädiger Herr, wenn nichts Neues vorfällt.« »Dann glückliche Reise.« »Ich danke, gnädiger Herr.« D'Artagnan verabschiedete sich von Herrn von Treville, mehr als je gerührt durch seine wahrhaft väterliche Fürsorge für seine Musketiere. Er ging nach und nach zu Athos, zu Porthos und zu Aramis. Keiner von ihnen war zurückgekehrt. Auch ihre Bedienten waren noch abwesend, und man hatte nicht die geringste Kunde von ihnen. Wohl hätte er sich gern bei ihren Geliebtinnen nach ihnen erkundigt, aber er kannte weder die von Porthos noch die von Aramis. Athos hatte keine. Als er an dem Hotel der Garden vorüberkam, warf er einen Blick in den Stall. Drei von den vier Pferden waren bereits eingetroffen. Obgleich sehr erstaunt, war Planchet doch schon im Zuge, sie zu striegeln, und hatte zwei derselben völlig gereinigt. »Ah, gnädiger Herr«, sprach er, als er D'Artagnan gewahr wurde, »wie freut es mich, euch zu sehen!« »Und warum, Planchet?« fragte der junge Mann. »Habt ihr Vertrauen zu Herrn Bonacieux, unserem Wirte?« »Ich? Nicht im Mindesten.« »Oh, daran tut ihr sehr wohl, gnädiger Herr. Woher diese Frage?« »Daher, dass ich, während ihr mit ihm plaudertet, euch beobachtete, ohne euch zu hören. Sein Gesicht hat zwei- oder dreimal die Farbe gewechselt, war nur mit dem Briefe beschäftigt, den er erhalten, hat es der gnädige Herr nicht wahrgenommen. Aber ich, den im Gegenteil, der auf eine so seltsame Weise in das Haus gekommene Brief behutsam gemacht hatte, ich habe keine Bewegung seiner Physiognomie verloren.« »Und du fandst sie?« »Verräterisch, gnädiger Herr.« »In der Tat.« »Mehr noch, sobald ihn der gnädige Herr verlassen hatte und an der Straßenecke verschwunden war, nahm Herr Bonacieux seinen Hut, verschloss die Türe und lief aus Leibeskräften durch die entgegengesetzte Straße.« »Du hast wirklich recht. Alles dies kommt mir sehr zweideutig vor. Sei ohne Sorge, wir bezahlen ihm unseren Mietzins nicht eher, als bis er uns die ganze Geschichte auf eine kategorische Weise erklärt hat.« »Der gnädige Herr scherzt, aber er wird sehen.« »Was willst du, Planchet? Was geschehen soll, steht im Buche des Schicksals geschrieben.« »Der gnädige Herr verzichtet also nicht auf seinen Abendspazierritt?« »Ganz im Gegenteil, Planchet. Je mehr ich Herrn Bonacieux grolle, desto mehr bin ich entschlossen, mich bei dem Rendezvous einzufinden, das mir der Brief gegeben hat, der dich so sehr beunruhigt.« »Wenn es also der Entschluss des gnädigen Herrn ist, Der unerschütterliche Entschluss, mein Freund. Um 7 Uhr halte dich hier am Hotel bereit. Ich hole dich ab.« Als Planchet sah, dass keine Hoffnung vorhanden war, seinen Herrn zu bewegen, auf sein Vorhaben Verzicht zu leisten, stieß er einen tiefen Seufzer aus und schickte sich an, auch das dritte Pferd zu striegeln. D'Artagnan, im Grunde ein junger Mann voll Klugheit, ging, um zu Mittag zu speisen, statt nach Hause zu kehren, zu dem gaskonischen Priester, der zur Zeit, wo die 4 Freunde auf der Hefe waren, diesen ein Schokoladenfrühstück gegeben hatte. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jassi, Dessau-Roßlau, im Januar 2026.